wo die wilden Kerle wohnen. An dem Abend, als Max seinen Wolfspelz trug und nur Unfug im Kopf hatte, schalt seine Mutter ihn: »Wilder Kerl!« »Ich fress dich auf«, sagte Max. Und da musste er ohne Essen ins Bett. Genau in der Nacht wuchs ein Wald in seinem Zimmer. Der wuchs und wuchs, bis die Decke voll Laub hing und die Wände so weit waren wie die ganze Welt. Und plötzlich war da ein Meer mit einem Schiff nur für Max. Und er segelte davon, Tag und Nacht und wochenlang und fast ein ganzes Jahr. Bis zu dem Ort, wo die wilden Kerle wohnen. Und als er dort ankam, wo die wilden Kerle wohnen, brüllten sie ihr fürchterliches Brüllen und fletschten ihre fürchterlichen Zähne und rollten ihre fürchterlichen Augen und zeigten ihre fürchterlichen Krallen. Bis Max sagte: »Seid still!« und sie zähmte mit seinem Zaubertrick. Er starrte in alle ihre gelben Augen, ohne ein einziges Mal zu zwinkern. Da bekamen sie Angst und nannten ihn den wildesten Kerl von allen. Und sie machten ihn zum König aller wilden Kerle. »Und jetzt«, rief Max, »machen wir Krach!« »Schluss jetzt«, rief er dann und schickte die wilden Kerle ohne Essen ins Bett. Aber Max, der König aller wilden Kerle, war einsam und wollte dort sein, wo ihn jemand am allerliebsten hatte. Da roch es auf einmal um ihn herum nach gutem Essen, und das kam von weit her, quer durch die Welt. Da wollte er nicht mehr König sein, wo die wilden Kerle wohnen, aber die wilden Kerle schrien: »Geh bitte nicht fort, wir fressen dich auf, weil wir dich so gern haben.« Aber Max sagte: »Nein!« Die wilden Kerle brüllten ihr fürchterliches Brüllen und fletschten ihre fürchterlichen Zähne und rollten ihre fürchterlichen Augen und zeigten ihre fürchterlichen Krallen. Aber Max stieg in sein Schiff und winkte zum Abschied, und er segelte zurück. Fast ein ganzes Jahr und viele Wochen lang und einen ganzen Tag. Bis in sein Zimmer, wo es Nacht war und das Essen auf ihn wartete. Und es war noch warm.